Eines Tages nun gebot Jonathan, der Sohn Sauls, ohne seinem Vater Mitteilung zu machen, dem Burschen, der ihm Wasser trug, komm, lass uns hinübergehen auf den Posten der Philister Kos, der dort drüben steht. Saul aber saß eben an der Grenze von Gibea unter dem Granatbaume, der bei Migron steht. Die Leute, die er bei sich hatte, beliefen sich auf etwa 600 Mann, und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinehas, des Sohnes Elis, des Priesters Jahwes zu Silo, trug damals den Ephod. Die Leute wussten aber nichts davon, dass Jonathan weggegangen war. Inmitten des Passes aber, den Jonathan zu überschreiten suchte, um den Posten der Philister anzugreifen, befand sich hier eine Felszacke diesseits und jenseits, die eine hieß Bozes, die andere Sene. Die eine Zacke erhebt sich steil auf der Nordseite, Michmas gegenüber, die andere auf der Südseite, Geba gegenüber. Jonathan gebot also dem Burschen, der ihm die Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen auf den Posten dieser Unbeschnittenen los. Vielleicht wird Jahwe für uns streiten, denn für Jahwe besteht kein Hindernis, durch viel oder durch wenig Hilfe zu schaffen. Der Waffenträger antwortete ihm, tue nur, wonach dir irgend der Sinn steht, ich bin bereit, mich dir anzuschließen, was du willst, will auch ich. Jonathan erwiderte, wohlan, wenn wir jetzt zu den Leuten hinübergehen, und sie unserer ansichtig werden und uns alsdann zurufen, halt, bis wir zu euch hinkommen. So wollen wir auf unserem Platze stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Rufen sie aber, kommt herauf zu uns. So wollen wir hinaufsteigen, denn dann hat sie Jahwe in unsere Gewalt gegeben. Das soll uns als Zeichen dienen. Als nun die beiden dem Posten der Philister zu Gesichte kamen, da dachten die Philister, das sind ja Hebräer, die aus den Löchern hervorkommen, darein sie sich verkrochen haben. So riefen denn die Leute vom Posten Jonathan und seinen Waffenträger an, kommt herauf zu uns, so sollt ihr etwas von uns erfahren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, denn Jahwe hat sie in die Gewalt Israels gegeben. Nun kletterte Jonathan auf Händen und Füßen empor und sein Waffenträger ihm nach. Da wandten sie sich zur Flucht vor Jonathan. Er aber hieb sie nieder, und sein Waffenträger tötete sie vollends hinter ihm her. So belief sich das erste Blutbad, das Jonathan und sein Waffenträger anrichteten, auf ungefähr 20 Mann, ungefähr auf der Hälfte einer Furchenstrecke, einem Jochefeldes. Da entstand Schrecken im Feldlager und unter allem Kriegsvolk, ebenso erschraken der Posten und die plündernde Schar. Dazu bebte die Erde und erzeugte einen Gottesschrecken. Als aber die Speer Sauls zu Gibea in Benjamin hinsahen, da wogte das Lager hin und her. Nun gebot Saul den Leuten, die um ihn waren, haltet doch Musterung und seht, wer von uns hinweggegangen ist. Als man nun Musterung hielt, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da gebot Saul dem Ahia, bringe den Ephod her. Denn er trug damals den Ephod vor den Israeliten. Während aber Saul mit dem Priester redete, wurde das Getöse im Lager der Philister immer ärger, so dass Saul dem Priester gebot, lass es sein. Da versammelten sich Saul und das ganze Kriegsvolk, das er bei sich hatte, und als sie zum Kampfplatze kamen, da hatte ein jeder das Schwert gegen den anderen erhoben, so dass eine sehr große Verwirrung entstanden war. Die Hebräer aber, welche seit lange den Philistern angehört hatten und welche mit ihnen ins Feld gezogen waren, fielen nun ihrerseits auch ab, um sich den Israeliten, die zu Saul und Jonathan hielten, anzuschließen. Dazu als alle die israelitischen Männer, die sich im Gebirge Ephraim verborgen hatten, hörten, dass die Philister gepfiffen seien, setzten sie ihnen gleichfalls nach, um sie zu bekämpfen. So verlieh Jahwe Israel an jenem Tage Sieg. Als sich aber der Kampf über Beth-Aven hin ausgedehnt hatte, das ganze Volk ging mit Saul, etwa 10.000 Mann stark, und der Kampf zersplitterte sich auf dem Gebirge Ephraim, da beging Saul jenes Tags ein schweres Versehen. Er nahm dem Volke folgenden Eid ab, verflucht sei jeder, der etwas isst bis zum Abend, bis ich an meinen Feinden Rache genommen habe. Daher nahm keiner der Leute Speise zu sich. Nun befanden sich Honigwaben auf dem Blachfelde. Als das Volk zu den Waben kam, da befand sich, dass die Bienen ausgeflogen waren, trotzdem aber führte niemand die Hand zum Munde, weil die Leute sich vor dem Schwure scheuten. Jonathan hingegen hatte nicht mit angehört, wie sein Vater den Eid von den Leuten forderte. So langte er denn mit der Spitze des Stabes, den er in der Hand hielt, hin, tauchte sie in eine Honigwabe und führte die Hand zum Munde, da wurden seine Augen wieder helle. Einer der Krieger aber redete ihn an und sprach, dein Vater hat die Leute einen feierlichen Eid schwören lassen, der lautete, verflucht sei jeder, der heute etwas isst. Das Volk war aber ermattet. Jonathan erwiderte, mein Vater stürzt das Land ins Unglück, sieh doch, wie meine Augen leuchten, weil ich dies bisschen Honig genossen habe, wie viel mehr, wenn die Leute von der feindlichen Beute, die sie gemacht haben, heute tüchtig gegessen hätten. So aber ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß geworden. Sie schlugen aber die Philister an jenem Tage von Michmas bis Ajalon, und das Kriegsvolk war sehr ermattet. So machten sich denn die Leute über die Beute her, nahmen Schafe, Rinder und Kälber und schlachteten sie am Boden, und die Leute aßen das Fleisch samt dem Blute. Als man nun Saul die Kunde brachte, die Leute versündigen sich an Jahwe, indem sie das Fleisch samt dem Blut essen, rief er, ihr frevelt. Wälzt mir einen großen Stein her. Und Saul gebot, zerstreut euch unter die Leute und sagt ihnen, ein jeder von euch bringe sein Rind und sein Schaf her zu mir und schlachte es hier und esse sodann, damit ihr euch nicht an Jahwe versündigt, indem ihr es mit dem Blute esst. Da brachte ein jeder von den Leuten, was er besaß, und schlachtete es dort. Und Saul errichtete Jahwe einen Altar, das ist der erste Altar, den Saul Jahwe errichtete. Da schlug Saul vor, wir wollen den Philistern in der Nacht nachsetzen, damit wir bis zum Tagesanbruch unter ihnen plündern und keinen von ihnen übrig lassen. Sie riefen, tue ganz, wie es dir gut dünkt. Der Priester aber sprach, wir wollen hierher vor Gott treten. Als aber Saul bei Gott anfragte, soll ich den Philistern nachsetzen? Wirst du sie in die Gewalt der Israeliten geben? Da gab er ihm jenes Tags keine Antwort. Da gebot Saul, tretet hierher, alle Obersten des Volks, und forscht nach, von wem diese Versündigung heute begangen worden ist. Denn so wahr Jahwe lebt, der Israel Sieg verliehen hat, selbst wenn sie sich bei meinem Sohne Jonathan fände, er müsste sterben. Aber niemand von den Leuten allen antwortete ihm. Da gebot er dem ganzen Israel, ihr stellt eine Seite dar, und ich und mein Sohn Jonathan stellen die andere Seite dar. Das Volk erwiderte Saul, tue, was dir gut dünkt. Da rief Saul, Jahwe, du Gott Israels, weshalb hast du deinem Knechte heute nicht geantwortet? Wenn diese Verschuldung an mir oder meinem Sohne Jonathan haftet, Jahwe, du Gott Israels, so lass Urim erscheinen, haftet sie aber an deinem Volke Israel, so lass Tummin erscheinen. Da wurden Jonathan und Saul getroffen, das Volk aber ging frei aus. Saul gebot, los zwischen mir und meinem Sohne Jonathan. Da wurde Jonathan getroffen. Nun fragte Saul Jonathan, tue mir kund, was hast du getan? Da sät es ihm Jonathan kund und sprach, mit der Spitze des Stabes, den ich in der Hand hielt, kostete ich nur ein wenig Honig, dafür soll ich sterben. Saul erwiderte, Gott tue mir an, was er will, ja, du musst sterben, Jonathan. Aber das Volk rief Saul zu, Jonathan soll sterben, der diesen großen Sieg in Israel errungen hat? Das darf nicht sein. So wahr Jahwe lebt, es soll nicht ein Haar von seinem Haupte zur Erde fallen, denn mit Gottes Hilfe hat er ihn heute errungen. Da löste das Volk Jonathan aus, dass er nicht sterben musste. Und Saul kam wieder herauf von der Verfolgung der Philister, die Philister aber zogen an ihren Ort. Als nun Saul das Königtum über Israel gewonnen hatte, führte er Kriege ringsum gegen alle seine Feinde, gegen Moab, gegen die Ammoniter, gegen Edom, gegen den König von Zoba und gegen die Philister und wohin er sich auch wandte, da war er siegreich. Auch bewies er Tapferkeit und schlug Amalek und errettete Israel aus der Gewalt seines Plünderers. Die Söhne Sauls waren Jonathan, Isjo und Malkisua, und seine zwei Töchter hießen, die ältere Merab, die jüngere Michal. Und Sauls Weib hieß, Ahinom, Tochter des Ahimaaz, und seine Heerführer hießen Abner, Sohn Ners, Dius Oheim Sauls. Sowohl Sauls Vater Kis, als Abners Vater Ner waren nämlich Söhne Abils. Aber der Krieg gegen die Philister tobte heftig, solange Saul lebte, und sah Saul irgendeinen tapfern oder einen kriegstüchtigen Mann, den gesellte er sich zu.